Kundgabe 3804. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.06.1946. Wachsamkeit gegen den Feind der Seelen. Wachsam sollet ihr sein, dass ihr dem Feind eurer Seelen nicht zum Opfer fallet, denn er ist ständig darauf bedacht, euch in die Irre zu leiten und euch durch allerlei Blendmittel vom rechten Wege abzudrängen. Er kommt auch im Gewande eines Führers, und er suchet so, euer Vertrauen zu gewinnen. Er verspricht, euch sicher zum Ziel zu führen, jedoch sein Ziel ist die Welt. Also er verspricht euch irdische Vorteile, Hilfe in irdischer Bedrängnis. Er sucht euch die Wege zu ebnen, doch alles unter einer Bedingung, eure Seele ihm zu überlassen. Also eure Sinne und Gedanken zu lösen von Gott, vom geistigen Streben. Und all seine Versprechungen werden Taten der Lieblosigkeit fordern. Jeder Mensch, der sich irdische Vorteile schaffen will, wird dies nicht vermögen, so er in der Liebe leben will. Also muss er das eine oder das andere aufgeben. Er muss wissen, dass er seine Seele verkaufet, so er sich sein irdisches Leben zu einem Wohlleben gestalten will. Er muss wissen, dass jeder Versuch dazu auf Anregen dessen vor sich geht, der die Seele verderben will. Und er muss wachsam sein. Er muss zu Gott seine Zuflucht nehmen, dass er ihn schütze vor dem Einfluss des Feindes. Er muss bitten um Stärkung seines Willens zum Guten und zur Verzichtleistung auf irdische Güter. Denn was tauschet ihr ein, so ihr euch auch ein irdisches Leben in Wohlstand und Behaglichkeit schaffet? Nur ein unerträgliches Los für die Seele im jenseitigen Reich. Denn kommet die Notzeit über euch, so hat sie auch ihren weisen Sinn und Zweck, solange sie von Gott selbst zugelassen ist. Der Feind eurer Seele aber setzet gerade in der Notzeit den Hebel an. Er sucht euer Sinnen und Trachten nun darauf zu richten, was euch mangelt an irdischen Gütern. Er sucht eure Gier danach zu verstärken und eure Gedanken gefangen zu nehmen. Und davor schützet euch nur die Kraft eures Willens. Denn was er verspricht, ist nur Blendwerk. Es nützet euch nur die wenigen Tage eures Erdenlebens, um dann in ein Nichts zu versinken und eure Seelen in äußerster Dürftigkeit zurückzulassen. Leistet freiwillig Verzicht auf das, was nur den Körper beglückt, der Seele aber keinen Nutzen einträgt. Lebet in Dürftigkeit des Körpers auf Erden und bedenket dafür eure Seelen mit geistigem Gut, das unvergänglich ist und euch nachfolget in die Ewigkeit. Seid wachsam allen Versuchungen gegenüber, und bleibet im Gebet. Bittet um Kraft und Gnade und Stärkung eures Willens. Und es wird euer Begehren geringer werden. Die irdischen Güter werden euch nicht mehr so verlockend erscheinen. Ihr werdet Widerstand leisten können gegen alle Einflüsterungen des Feindes und als Ausgleich geistiges Gut entgegennehmen können, das eure Seelen tausendmal mehr beglückt, weil es euch das ewige Leben einträgt. Amen.